Ja, hallo und herzlich willkommen zum 54. ConnenCast. Heute eigentlich kein ConnenCast, sondern vielmehr ein KidCast. Denn es geht heute um den zweiten Band der Kaito Kid Treasured Edition, wie sie ja so schön genannt wird. Und wir wollen heute einmal das Aussehen und den Inhalt des Bandes besprechen. Und mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei unser Stargast Kevin. Moin moin, liebe Leute. Und mit dabei ist auch Olli. Guten Abend. Und zuletzt möchte ich heute noch Lea begrüßen, die heute das erste Mal mit dabei ist. Hallo. Lea, dann wäre es doch toll, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellen könntest, damit unsere Hörer auch einen kurzen Eindruck von dir gewinnen können, wer heute mit beim Podcast dabei ist. Ja, ich heiße Lea, komme aus Paderborn und bin 19 Jahre alt und schon sehr lange Conan-Fan, sage ich mal so. Ja, okay. Ja. Super, danke. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und schauen uns mal das Äußere des neuen Kid-Bandes an. Das Layout ist natürlich ähnlich dem ersten Band gehalten, also mit Kaito Kid vorne drauf, einen schrägen Schriftzug mit Kaito Kid und darunter Treasured Edition, wobei die Zahl 2 diesmal auf der anderen Seite ist, also nicht wie die 1 ja. Über der Treasured Edition. Der ganze Schriftzug ist ein bisschen weiter nach außen gerückt. Und zudem ist auch Aoko dieses Mal das erste Mal auf dem Cover mit zu sehen, ähnlich wie es auch bei dem Originalband war damals. Den habe ich hier als Vergleichsexemplar noch liegen. Wie gewohnt in weiß gehalten, wie es auch beim ersten Band der Fall schon war. Und ja, was mir jetzt besonders noch auffällt, sind zum Beispiel auch die Sterne, die beim Original, da war der Band ja auch noch rot, da waren die gelb und hier sind die in so einem komischen weiß bis Rotton. Das sieht ja schon ein bisschen anders aus. Genau. Gut, auf der Rückseite, wie immer, der Verweis auf den Preis mit 7,50 €, genauso teuer wie der erste Band, macht auch Sinn. Und dann noch ein Hinweis an alle Ladies and Gentlemen und eine kurze Einleitung auf den Kaido Kid Band. Die Einleitung und bei Kaito Kid finde ich übrigens besser als bei Conan, Wechslung. Ja, sie stechen zwar nicht so sehr ins Auge wie bei Conan, aber ja. Sie sind generell ziemlich gut gemacht, also da kann man eigentlich wenig kritisieren, finde ich immer. Also beim Conan-Band ist es eigentlich mal so, dass sie ziemlich komisch manchmal sind, aber ich weiß auch nicht, was da die japanische Vorlage so bietet. Das ist immer das Problem, ja. Man weiß nie, was eigentlich im Original steht. Ja. Apropos Original, was steht denn im echten Kaito 2 Band hinten als Einführung, Da steht ein anderer Text, da steht ein anderer Mal, Eier. Ja, genau, auf der Rückseite. Das hab ich mir schon gedacht. Ist ein anderer Text, der wurde, auch das Bild ist dort ähnlich zu sehen, auch ein bisschen größer und auch noch mit einem anderen Hintergrund, also es sieht ja komplett anders aus. Dieses Mal ist die Aufmachung deutlich besser und auch der Band ist ja genau auch größer als der Originalband, wie ich letztes Mal schon erwähnt hatte im Podcast zum ersten Kid-Band, der 52. ConnenCast, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und passt demnach nicht so gut ins Regal. Na, aber er passt dafür aber gut zum Conan und Kaito Kid Sonderband, ne? Ja, und wahrscheinlich auch zu den kommenden Sonderbänden, die EMA noch veröffentlichen wird, ja. Gut. Das Problem ist halt, jetzt wo EMA dieses neue, bessere Layout hat mit den größeren Wänden, wo man nicht mehr so aufklicken muss, kann man ja nicht mehr alle Conan-Wände so nachproduzieren, ne? Wie meinst du das? Ich meine, wir haben schon über 70 Wände in den kleinen Buchformaten. Dann kann man nicht auf einmal ein Conan-Band machen mit dem großen Format. Nein, das ist anders. Also Conan wird ja nach wie vor im kleinen Format produziert. Ja. Und es gibt ja verschiedene Formate, in denen Manga produziert wird. Also diese generell längere Serien, wie zum Beispiel One Piece oder auch andere Serien, Naruto und so weiter, die eben länger laufen, die sind immer in dem kleinen Format, wie bei Conan auch produziert, damit sie auch preisgünstig sind. Und bei Kaito Kid, also bei kleineren und kürzeren Serien, ist es meistens so, dass sie mehr kosten und dafür auch ein bisschen größer sind, damit sich das dann entsprechend auch, also wenn du jetzt hier 70 Bände kaufen sollst, die alle 7,50 € kosten, ist das noch abschreckender, als wenn du jetzt das vielleicht mit 5 oder 6,50 € verkaufst. Also demnach werden dort alle längeren Serien, das machen andere Publisher auch so, günstiger verkaufen, auch im kleineren Format. Das wusste ich nicht. Tolle Sache, danke. Ja, und eigentlich hätte diese Band, glaube ich, auch 6,50 € kosten müssen. oder sollen aber durch die Farbseiten am Anfang des Bandes und auch mittendrin, dieses Mal, eine Premiere, ja, kostet der Band entsprechend 7,50 Euro. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich mal direkt in den Band rein. Dort gibt es ja zu Beginn wieder einmal einen Hinweis darauf, dass es hier Farbseiten gibt, die Gosho Aoyama-Sensei damals für Kaido Kid und Detective Conan gezeichnet hat und die hier neu aufbereitet wurden und jetzt hier uns zur Verfügung gestellt wurden. Das finde ich natürlich sehr toll. Yay! War ja damals sehr skeptisch, als gesagt wurde, dass Farbseiten mit dabei sind, aber ich muss sagen, das ist doch ein Pluspunkt für diese neue Auflage von Kaido Kid. Ja, also es geht ja los mit Kaido Kid, ein Bild, wie es auch schon ähnlich im ersten Band zu sehen war, eben Kaido Kid im alten Stil, würde ich sagen, mit auch noch grünen Haaren. Und ja, das gefällt mir persönlich sehr gut und ja. Dann ist auf der nächsten Seite eine Doppelseite, ist ein Bild mit Conan und Kaido Kid zu sehen, die Rücken an Rücken stehen und sich mit Handschellen, ja, duellieren kann man fast sagen, also die aneinander gefesselt sind, wobei man bei Conan gar nicht so weiß, ob die Hand überhaupt groß genug ist dafür, dass die Handschelle da reicht. Ja, man kann sagen, ne? Also ich glaube, man könnte durchschlüpfen. Ja, ist eben der Vorteil eines kleinen Detektivs, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Ja, gefällt mir sehr gut. Ist, glaube ich, auch ein bisschen aktueller als das vorige. Sieht man auch vor allem an Kaitos Frisur, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist ja ein bisschen brauner. Ich sehe es am meisten immer an Mund und Augen. Ja, der Mund ist immer wie nennt man diesen Ausdruck? Kämpferisch. Ja, irgendwie so, trotzdem so. Herausfordernd. Also, ja, herausfordernd. Hey! In etwa. Auf der nächsten Seite ist dann noch ein Bild von Kaido Kid zu sehen. Ich würde sagen, das ist auch ein bisschen aktuellerer Zeichenstil. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt Kaito Kuroba oder ob das nicht sagen, ne? Sein das Vater ist. Einem Vater sieht aus. Nach einem Vater aus. Wenn du das auch sagst, dann ja. Wird es wahrscheinlich nicht so sein. Kaito. Wenn ich es sage, ja. Ja, und dann gibt's auf der nächsten Seite ein Bild aus dem Detective Conan Manga mit Kaito Kid und Kid the Phantom Thief und eben fünf berühmten Detektiven. Ich weiß gar nicht, aus welchem Band das genau stammt. Das ist der Fall ist auch im warte mal. Verdammt, ich muss mal schauen. Ich kenne den Fall gut noch. Ich kenne den Fall auch sehr gut. Das ist das mit den wo die in der Villa sind und ja, die genau, alte Frau ja, ist ja die Täterin. Villa Abendrot, genau. Richtig, ja? Mit dem Roboter, der da auch mit dabei ist. Ja, und dieser Karasuma oder so. Mir fällt nicht mehr ein, wo Sagu Hakuba da ist und die Autos auf einmal nicht mehr funktionieren und alles mögliche. Richtig, also ja? Den Fall kennt eigentlich jeder. Also, ja. Wo die alte Frau mit zur Villa Abendrot nehmen und dann die sich später auch als Tedian herausstellt. Meine ich doch. War doch so gewesen, ja, oder? Das ist, als wäre, würde sie sterben, oder nicht? Ja, genau. Ist das nicht im Anime Meisterdieb 1412, der Vierteiler? Das ist der, ja. Ja, okay, wenn Clemens das sagt, dann traue ich ihm. ja, okay, soweit dazu. Auf der nächsten Doppelseite haben wir wieder eine Doppelseite, farbig diesmal wieder, vielen wundert's. Mit Conan vorne, der Villa Abendrot, meine ich, im Hintergrund. Mhm. Und dahinter eben auch Kaido Kid, so schattiert. Und das Bild dürfte einige von uns sicherlich schon noch oder noch kennen, aus dem Kaido Kid versus Detective Conan Sonderband. Das war ja damals die Titelseite dort. Ja, aber auch nur die Titelseite. Ja. Der Fall selber war nicht dabei. Oh. Und ich finde das Bild sehr gelungen, muss ich sagen, immer noch. Obwohl es ein bisschen... Schönes Bild, ja. Ja, mit der Conans Fliege, die hier so gelb dargestellt ist. Die sieht komisch aus. Ja. Einige ist ja rot, muss man dazu sagen. Für alle, die es nicht wissen, Conans Fliege ist rot. Künstlerische Freiheit. Wie die Fliege von Akako. Ja, die Fliege ist schwarz, genau. ja, auf der nächsten Doppelseite sind dann wieder Conan und Kaito Kid zu sehen. Ich meine, es ist Conan. Ja, ja. Das ich auch, Kaito ja. Kid-Kostüm. Ja, ja. Auch zwei aktuellere Bilder, würde ich mal sagen. Und ja, einmal klein, einmal groß. Vielleicht ist es auch Shinichi. Wie wurde gesagt, das ist Kaito, soll das Kaito könnte Kuroba sogar sein. Weil man es eindeutig an der Frisur sehen könnte. Und das muss Kaito Kuroba sein. So. Man weiß es, könnte auch Shinichi sein, weil er guckt nicht gerade begeistert, ne? So nach dem Motto, oh, ich muss als Superdetektiv das Kostüm von diesem albernen Magier anziehen. Genau. Ist auch möglich, ja, aber vielleicht wird Aoyama uns das nochmal erklären, ein anderes Mal. Ja. Die letzte Farbseite, eine Einzelseite dieses Mal, Da ist Kaito Kid im Hintergrund zu sehen, vorm Vollmond. Vorne sind eben Kon und Shinichi zu sehen. Und das dürfte einigen vielleicht auch bekannt vorkommen. Ich weiß gar nicht, ob sehr neu, ne? Also. Ich muss dazu sagen, das ist eigentlich nicht ganz so neu. Das echt hatte nicht? Aoyama damals gezeichnet als offizielles Plakat zum 8. Kinofilm. Und da wurde das dann als Werbeplakat sozusagen benutzt. Benutzt und beschmutzt. ja. Einige erinnern sich sicherlich noch an den 8. Kinofilm mit Kaito Kid. Den habe ich glaube sogar, ja. Und da war das als offizielles Plakat zu sehen. Aoyama zeigt ja für jeden Kinofilm seit Film 6 immer eine internationale Version und ein Plakat sozusagen selber. Das war eben das für Film 8. Ich liebe die Plakate von Aoyama. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Inhalt dieses schönen Bandes, muss ich doch sagen. Also der zweite Band. Ich habe mich schon teilweise darauf gefreut, auf den zweiten Band, auch wenn er zeitgleich mit dem 74. Conan-Band erschien und daher ein bisschen viel Lesestoff war. Aber ich fand ihn doch ganz gut, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Besprechung des Inhalts. Und da möchte ich das Wort gleich mal an unseren Stargast Kevin übergeben, der uns jetzt einmal kurz eine Inhaltszusammenfassung des ersten Kapitels liefern wird. Richtig, Kapitel 1 heißt Finger weg. Es geht nämlich darum, dass Aoko und Kaito Skifahren sind. Und da kommt wieder so eine blöde Schwarzhaarige, die Akako. Und die steht auf Kaito und möchte ihn unbedingt um den Finger wickeln. Und das scheint sie am Anfang auch zu gelingen, sodass sie ihn und Aoko trennen kann. Allerdings denkt sich Kaito später etwas aus, um die Rollen zu vertauschen, nämlich wird später eine Art Skifahrwettbewerb veranstaltet, bei dem man immer in Pärchen antreten soll. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Ich denke, genau. Ganz kompakt, oder? Also ich fand den Fall, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen anders. Also wir hatten ja, nachdem wir den ersten Podcast zum Kaito Kid Band aufgenommen hatten, hatten wir ein paar Kommentare bekommen bei uns im Newsblog. Da möchte ich mich überhaupt noch sehr herzlich für bedanken. Da haben wir Kommentare bekommen, dass wir die Conan-Bände nicht mit Kid vergleichen dürfen, beziehungsweise andersrum, die Kid-Bände nicht mit Conan vergleichen dürfen, weil es eben ein ganz anderer Stil ist und es damals auch vor Ewigkeiten gezeichnet wurde. Und das muss ich hier auch nochmal hervorheben. Also es ist ein deutlich anderer Zeichenstil und auch der Inhalt ist komplett anders. Hinten auf dem Band steht zwar Mystery drauf, allerdings würde ich dieses Kapitel Comedy, ne, oder? Auch eher zu Comedy zuordnen. Ja. Auch mit der heißen Quelle, wo Kaito genau. Wollte ich extra nicht erwähnen. Eben mit dabei sind. Wollte ich nicht erwähnen. Und genau. Das ist auf jeden Fall sehr lustig auch gemacht. Ja. Und es hat nicht dieses... Also Kaito Kid will ja nichts stehlen in dem eigentlichen Sinne. Vielleicht Aokos Herz, aber das ist was ganz anderes. Aber es war mal was komplett anderes, was ja auch in den Kaito Kid Manga durchaus gut reinpasst. Und demnach würde ich hier auch sehr gerne 4 von 5 Kid-Monokeln vergeben. Das fünfte vielleicht gäbe es, wenn es ja ein bisschen ausgefeilter vielleicht wäre. Es kam ein bisschen komisch am Ende auch vor mit den mit dem Ende dieses Falls. Also es war irgendwie nicht ganz so. Das fand ich gut. Ja, dann kannst du also deine mir jetzt gefallen. Genau, dann genau. Und ich sage nämlich auch 4 von 5 Monokel, was auch immer, kommt der Fall, muss aber noch dazu unbedingt endlich loswerden. Dass ich, weil ich war ja beim ersten Kaito Cast nicht dabei, beim Kid-Cast, und ich muss endlich sagen, Kaito, wie er in seinem eigenen Manga rüberkommt, ist ein ganz anderer Mensch. Das liegt nicht nur daran, dass die Kapitel uralt sind. Es ist auch einfach so, dass Aoyama Kaito in Conan ganz anders darstellen will. Er ist ja der Feind von Conan. Er muss ja ein Feind sein, der alle Frechheiten der Welt auf sich nimmt, um irgendwas zu stehlen und Conan zu ärgern. Von daher hat er keine andere Wahl, als von mir gehasst zu werden. Ja, in genau. In seinem eigenen Manga aber ist er ein echter Mensch, ja? Ich finde es immer toll, das auch aus seiner Perspektive zu erleben. Also die ganzen Fälle werden ja nicht aus Conans Sicht dargestellt, sondern hier aus Kaitos Sicht. Und das finde ich doch sehr toll, das auch mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und das ist hier auch, vielleicht nicht im ersten Kapitel, aber generell im Manga doch sehr häufig der Fall. Das finde ich auch gerade schön an diesem Kaito Kid Manga. Also es hebt den Fall, den Manga trotzdem noch von Detective Conan ab, obwohl es ja eigentlich, obwohl er in beiden Serien ja auch auftaucht. Genau. Und damit gebe ich halt die Bewertung weiter, nicht aber ohne noch anzufinden, dass ich eine Premiere wieder mal von mir. Ich habe nur das erste Kapitel gelesen. Ich bin also unvorbereitet wie noch nie. Toll, ne? Ja, so für mich war aber auch genau dieses erste Kapitel sehr unterhaltsam und interessant. Und ich habe es sehr gerne verfolgt. Für mich sind es auch 4 von 5 und ich reihe mich gerne in diese bisherigen Bewertungen mit ein. Ja, da würde ich mich auch einfach mal anschließen. Ich gebe 4 von 5 Kaito Kid Zylindern. Ich fand das Kapitel auch gut. Es war, fing ja quasi damit an, dass es mal ein Schulausflug quasi ist. Also es hat so gesehen überhaupt nichts mit Diebstahl und so zu tun. Und trotzdem tritt Kid halt später noch auf. Und es ist auch mal, ja, ist wie gesagt was anderes und ist sehr schön zu lesen. Was mir gerade mal so auffällt, also das Titelbild dieses Kapitels finde ich auch sehr schön gemacht, wo Aoko eben Kaito so ein bisschen mit Schnee zudeckt sozusagen oder zu Schneemann bauen. Schneemann baut, ja. Schönes Verb. Also das finde ich sehr lustig auch, dass sie beide ein bisschen kleiner dargestellt sind oder ist er ganz im Schnee drin? Wahrscheinlich ja, ne? Also in dem, ja, bestimmt, ne? Im Boden auch noch, ja. Ja, eben. Ja, finde ich sehr schön gemacht, ja. Okay, Lea, möchtest du auch noch eine Bewertung für das erste Kapitel abgeben? Ja, also ich würde auch 4 von 5 sagen, weil ich es auch anders finde als sonst und ich finde es auch einfach süß, so ein bisschen mal das zu lesen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Japans verantwortungsloser Kanzler, wo es eben darum geht, dass der japanische Kanzler, wie auch immer er damals hieß, oder eigentlich ist er ja der Ministerpräsident, aber für das bessere Verständnis wurde, glaube ich, gesagt, dass es der Kanzler ist, weil es ja auch in Deutschland ein gängiger Begriff ist, dass er eben verschwunden ist und da soll eben Kaito Kid angekündigt haben, den Kanzler entführt zu haben, was Kaito Kurobe allerdings sehr verwundert aufnimmt, da er den Kanzler ja gar nicht entführt hat und das auch gar nicht Kaito Kids Art ist, wie wir ja alle wissen aus Detective Conan und auch aus dem Kaito Kid Manga. Und da bemerkt Kaito Kurobe eben auf der Straße einen Straßenkünstler, der einige Tricks parat hat und den stellt er dann später zur Rede. Und wie das dann genau ausgeht, das könnt ihr euch jetzt sicherlich schon denken, aber ich möchte es trotzdem noch nicht verraten, einfach weil wir es noch nie gemacht haben. Aber ich muss sagen, ich fand den Fall ziemlich gelungen. Ich hatte ihn damals im Original Kaito Kid Band schon gelesen und ich habe ihn mir dieses Mal noch ein bisschen, wieder Freude an diesem Fall gefunden, auch dass wieder mal ein bisschen anderes Setting ist, also dass jemand anders praktisch auch ein Fall für Kaito Kid ankündigt, ist ja auch ziemlich lustig eigentlich, also gehört auch mehr in die Comedy-Schiene. Aber generell fand ich den Fall ziemlich gut gemacht, auch obwohl man gleich herausfindet, was es mit dem Verschwinden eigentlich auf sich hat. Aber die genauen Beweggründe erfährt man dann doch erst am Ende. Und demnach finde ich den Fall auch genau wie den ersten praktisch, würde ich mit 4 von 5 Zylindern, sage ich mal, bewerten. Und ich finde ihn eigentlich gut gemacht und kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, dann bewerte ich mal einfach als nächstes. Also mir hat der Fall auch sehr gut gefallen. Einmal, weil man eben halt auch sozusagen den Kanzler halt in gewisser Weise dann auch später, wenn er halt erzählt, verstehen kann. Und ja, es war auch mal ein bisschen interessant halt sozusagen mal in so eine politisches Thema auch mit in einem Manga-Band mitzuhaben. Das hat man ja auch eher selten. Also ich vergebe auch wie Philipp 4 von 5 Zylindern. Ja, mir fällt gerade auf. Das Kapitel habe ich ja noch gelesen, während wir auf alle anderen gewartet haben. Ja, dann gebe ich auch noch meine Wertung ab, weil ich die ja habe. 4 von 5. Aber ja. Ich fand auch gut, dass hinten im Band steht ja was, dass Aoyama ziemlich gewagt fand, den japanischen Premierminister zu zeichnen. Und das finde ich auch ziemlich interessant, also nachher noch ein paar Informationen von Aoyama persönlich dazu zu bekommen. Ich stelle mir das auch vor, also wenn heute jemand zum Beispiel unsere aktuelle Kanzlerin zeichnen würde, Das ist ja in gewisser Weise schon gewagt, also das auch mit so einem Entführungsfall, ja, was heißt und so gewagt? Weiter. Also, es wäre vor allem halt Geld einbringen, ne? Aufmerksamkeit erregend. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn, ich meine, in einem Manga, naja. Kann man machen, aber es ist eigentlich nicht so die gängige Praxis auch hier. Kenn ich nicht, ne? Auf keinen Fall. Aktuelle Bezüge hier mit einzubauen, also eigentlich ist es ja zeitlos. Und in diesem Fall ist es zwar auch zeitlos, aber es ist eben der Name, der wird jetzt bis in alle Ewigkeit dort stehen bleiben, wie auch immer der Name nochmal war. Der Kanzler, aber, der Kanzler heißt ja. Uemoto. Wird er nicht erwähnt? Uemoto, genau. Der heißt ja auch wirklich so? Das habe ich nicht recherchiert. Das habe ich gar nicht nachgeschaut, ja eben. Ja, aber... Weil wenn das so wäre, wow, dann, ne? Muss ja so gewesen sein, oder nicht? Also. Ja, ich glaube, er hat nur... Also, wir wissen ja, wann ungefähr der Kaito in echt rauskam. Ich denke, er hat einfach nur vom Aussehen abgekupfert. Den echten Namen hätte ich nicht reingeschrieben. Also ich persönlich. Ja, wir wissen es nicht, aber... Wir wissen es nicht, genau. Ja. Werde ich mal nachschauen. Ich weiß es aber. Oh, ja, erzähl. Ja, also ich habe recherchiert und es hat sich ergeben, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, wie war nochmal der Name von dem Premierminister, der gezeichnet wurde? Uemoto. Uemoto. Uemoto. Uemoto. Ue und Moto. Nee, da würde ich eher sagen Fehlanzeige. Mhm. Also ah, okay. Wurde ein anderer Name verwendet, offensichtlich. Es gibt also kein... einfach nur von Aussehen wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, das kann durchaus sein, genau. Also Ende der 80er liegen mir hier, also die wechseln ziemlich oft, wie ich herausgefunden habe. Nicht zuletzt der Kan Naoto, der nach diesem Atomunfall auch... seinen Rücktritt erklärt hat. Ja, kein Wunder. Ja. Da war auch nur ein Jahr Regierungschef und der neue mal sehen. Alles bisher, also die letzten waren von der Demokratischen Partei und damals war das so mehr die, so eine liberal-demokratische Partei. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich das im Laufe der Zeit auch geändert hat, diese ganzen Parteien und so weiter. Aber ich sehe hier nicht einen mit dem Namen. Also wahrscheinlich hat er einfach an sich es gewagt gefunden, einen Regierungschef zu zeichnen, ja. Ja, heute in Deutschland wird das ja meistens eher auf karikative Weise dargestellt. Richtig, ja. Und aus dem Grunde kann man natürlich auch verstehen, ja. In einem politischen Comic immer gerne, ja. Also ich finde es auch interessant, wenn Gushō Oyama etwas in bisschen in politischer Hinsicht auch was tut. Und ich bin auch gespannt, auch in Detective Conan, wie sich das dann weiterentwickeln wird in dieser Hinsicht. Aber etwas Politisches zu zeichnen, finde ich immer ziemlich gewagt, weil man sich dort auch leicht, weil man dort leicht auch in die Falle tappen kann und, genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Kapitel, das dritte Kapitel, Ich bin der Anführer. Und, ja, genau, da wird uns jetzt Olli mal kurz was drüber erzählen. Das ist ja das einzige Kapitel hier, das mit Farbseiten auch beginnt. Ja, da hast du mir auch gleich den ersten Punkt vorweggenommen. Ich wollte es als Premiere dieses Bandes verkaufen, dass jetzt dritte Kapitel Ich bin der Anführer mit Farbseiten beginnt. Und ja, es geht halt im Prinzip darum, Kommissar Nakamori unternimmt mal wieder einen neuen Versuch, hinter Kaito Kids Identität zu kommen, hat dafür einen Professor engagiert, der einen Mini-Roboter entwickelt hat, der, wenn er einmal ein Gesicht gesehen hat, das absolut abspeichert und die Person dann halt überall hin verfolgen kann. Und das passiert dann eben auch. Kaito Kid bricht irgendwo ein, will was stehlen und dann findet er halt diesen Roboter, der dann halt sein Gesicht aufnimmt. Und ja, dann versucht er halt natürlich wie immer zu fliehen und denkt dann eben auch, er ist wie immer dem Kommissar entkommen, aber er wird dann halt von diesen kleinen Robotern, die eben sein Gesicht gespeichert haben, verfolgt und egal was er auch anstellt, wie er sich verkleidet, die finden ihn halt immer wieder und ja, er hat jetzt sozusagen das Problem, wie wird er diese kleinen Roboter, die sein Gesicht gespeichert haben, wieder los? Ja, exakt. Also ich finde das Kapitel ziemlich gelungen. Er hat ja auch hinten geschrieben, dass er Kaito Kid gerne mal mit seinem Gefährt unterwegs sein lassen wollte und also das mit den Robotern, es gab ja schon im ersten Mal einen ähnlichen Fall mit Robotern, aber in diesem Fall fand ich das deutlich besser gemacht. Vor allem auch diese ganzen kleinen Tiere, die haben ja, oder die Roboter eben, also Tiere sind es ja eigentlich nicht, die haben ja so ein gewisses Eigenleben auch noch und ja, wie Kaido Kid dann damit umgeht, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Man sieht ja auch Kaido Kid mal ein bisschen aus der Perspektive, was er denn so außerhalb der Diebstähle praktisch macht. Ja, und ich fand es aber ziemlich komisch, dass zum Beispiel, als er eingebrochen ist und einfach sich gedacht hat, ach, ist niemand hier, dann wird das wohl alles für mich hier gemacht sein. Praktisch auf ein Silbertablett serviert. Das fand ich ein bisschen komisch, dass er einfach dazugreift. Aber generell ist das ein ziemlich guter Fall oder ein gutes Kapitel, muss ich ja hier sagen, Kaido Kid. Und auch das Ende ist ziemlich gut und demnach würde ich hier auch volle Punktzahl geben und gebe 5 von 5 Badewannen, sag ich mal. Also ich habe den Fall ja auch gelesen und ja, wie gesagt, ich fand ihn auch sehr gelungen. Es ist, wie gesagt, im Prinzip auch wieder mal was anderes. Es ist zwar so ein klassischer Raubfall oder Diebstahlfall, aber er wird jetzt eben halt mit einer Sache konfrontiert, mit der er vorher noch nie konfrontiert wurde, eben dass diese Roboter ihn ständig verfolgen und man kann jetzt halt quasi mit Kaido Kid mitgehen und sehen, ja, welche Versuche er halt alle unternimmt, um jetzt sozusagen, ja, diese Roboter wieder loszuwerden. Und man sieht da auch eben, ja, was er so noch für Utensilien quasi neben seinen normalen Zauberkunststücken halt so drauf hat. Und ja, dementsprechend, ja, schließe ich mich da Philipp auch einfach mal an und gebe da auch 5 von 5 Kaito Kid Zylindern. Wir sind uns so einig heute, das ist ganz erschreckend. Also irgendwo ja, muss jetzt hier das, aber... Warte, das mache ich jetzt gleich. Ich wollte nämlich das eigentlich auch machen. Ich habe ihn ja nicht gelesen. Und da mache ich meine Premiere. Ich vergebe 0 von 5. Na, das lasse ich nicht gelten. Okay, dann nicht. Ich kann ja noch mal eine Sache einwerfen. Okay, das hat jetzt vielleicht nicht so wirklich mit dem Fall was zu tun, aber... das hat vielleicht auch eher sowas mit dem Format zu tun. Und zwar sind in diesem Kapitel einige Buchstaben abhanden gekommen. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also an einigen Seiten wird das immer abgeschnitten, rechts und links. Och, da sieht man vielleicht, dass EMA mit dem Format vielleicht doch nicht so gut zurechtgekommen ist. Und das finde ich ziemlich schade. Aber man kann den Sinn immer noch verstehen, aber es sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Aber es ist nicht die Schuld von Kaspari. Nein, das auf jeden Fall nicht. Also Costa Kaspari, der diesen Band wie immer wieder übersetzt hat, hat hier wieder einwandfreie Arbeit geleistet und ich habe keinen einzigen Rechtschreibfehler gefunden, muss ich auch sagen. Ich was einwerfen, auch und zwar passend zum Kapitel, und zwar ist das in dem Inhaltsverzeichnis, ich bin der Anführer, fehlt bei dem Bin das I. Also wenn ihr vorne im Inhaltsverzeichnis mal kurz nachschaut, da steht, tatsächlich, ich bin der Anführer. Ja, Scheiße. Da hast du natürlich gut aufgepasst. Das ist, glaube ich, der einzige Rechtschreibfehler in diesem Band, nicht wahr? Ja, das ja. Und bei der ersten Version ist es noch nicht so. Also das ist richtig alles. Ja, ein Grund zur ersten Version zu greifen, wenn man die dann noch irgendwo findet. Ja, aber die Farbseiten machen das wieder weg. Ich kann mal gerade eben nachgucken, von wem denn der erste Band überhaupt übersetzt wurde, der Originalband. Ich glaube, das war auch ja, der stimmt, auch von Kaspari, oder? Ja, genau, auch von Costa Kaspari, also das ist die gleiche Version. Ja, genau. Ja, dann hat halt EMA den Fehler gemacht und falsch die Titel übernommen. Ja, genau, also doch EMA wieder hier mit irgendwelchen Rechtschreibfehlern. Kaspari hat recht. Wir wollten die EMA und die ganzen Alma loben, aber es ist leider nicht so ganz möglich, aber naja. Gut. Ja, also ich wollte sagen, dass ich den Fall an sich ganz ordentlich fand, mich aber jetzt nicht so groß überzeugen würde, dass ich auch mehr als 3 von 5 Punkten hinausgehen würde und vergebe da auch 3 von 5. Und das Ende war natürlich auch klasse, also hat mich gefreut, war lustig, ja. Ich würde auch nur 4 von 5 geben. Obwohl der Anfang, also die erste Seite, die fand ich schon amüsant, muss ich sagen. Ja, ich fand's auch ziemlich cool, als er da dort runtergesprungen ist und dann eben runterzählt und praktisch auch genau die richtige Etage sozusagen findet, wo er dann eben einbrechen will und was halt einbrechen, also was stehlen will und ja, Auch diese Doppelseite, die Farbseite ist ziemlich gut gemacht, finde ich. Zwar noch im alten Stil und auch die original japanische Farbseite, beziehungsweise die Farbseiten, also sind insgesamt 4 Stück, beziehungsweise 2 Doppelseiten insgesamt. Und das finde ich ziemlich gut gemacht. Und auch mal mitten im Band auf einmal Farbseiten. Ich war ganz verwirrt. Ich habe die letzte Seite des vorigen Kapitels aufgeschlagen und dachte mir, wo kommen auf einmal die Farbseiten her? Aber es war schon ziemlich gut gemacht. Es war auch so ein Überraschungseffekt mitten im Manga. Und das ist eigentlich noch so ein Bonuspunkt für dieses Kapitel hier. Mhm. Also ziemlich, ziemlich gut. Sollte man bei Detective Conan vielleicht auch mal bringen. Also mal kurz hier als Abschwenker zu Detective Conan mal wieder, dass man in der deutschen Version vielleicht auch mal ein paar Farbseiten einbringen könnte, obwohl es ja auch bei längeren Serien generell nicht so üblich ist, die Farbseiten zu übernehmen. Aber finde ich immer nicht schlecht, wenn auch ein paar Farbseiten im Manga mit dabei sind, also generell, sofern das auch Sinn macht, die mit einzubauen. Es gibt einige Serien, da macht es einfach keinen Sinn, die Farbseiten mit zu übernehmen, aber hier in diesem Fall finde ich es besonders gut gemacht, auch mit der großen Titelseite, wo auch noch der japanische Schriftzug draufsteht für Ich bin der Anführer, was natürlich nicht ändern kann oder sollte. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Kapitel weiter. Sehr gerne. Genau, und da wird uns jetzt Clemens was zu erzählen zum Kapitel Was macht dich erwachsen? Genau, Was macht dich erwachsen ist das 10. Kapitel nun, also insgesamt von Kaito Kid. Und da geht es mal wieder auch um Akako, die zauberhafte Mitschülerin von Aoko und Kaito, die ja ihr Debüt im vorherigen Band gegen Ende feierte. Und sie muss leider immer noch feststellen, dass Kaito sogar der einzige Mann ist auf der Welt, der ihr nicht in Liebe verfällt. Und sie beschließt daher, dass der einzige Weg ist, ihn zu töten. Und findet auch heraus, mithilfe von ihren zauberhaften Künsten aus der Unterwelt und so weiter, dass Kaito Kid bei Vollmond auf einem roten Turm sterben wird. Ja, und beim roten Turm, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt verraten darf, ist ein doch relativ bekanntes Gebäude. Spoiler! das uns doch wahrscheinlich sehr bekannt ist. Und ja, und da geht es auch wieder um Kommissar Nakamori, der auch wieder mit dabei ist und eine entscheidende Rolle bekommt, nämlich von Akako, und wird von einem magischen Amulett verzaubert. Ja, und dieser ist ganz außer sich und man kann sagen, schießwütig möchte er bei Kaito Kids nächsten Raubzug, der gelingt, ihn töten, und wird auch alle Beamte bekommen auch den Befehl zu verfolgen, ja, und zu töten. Ja, aber dann kommt es auch zum Showdown zwischen Akako und Kaito Kid. Und ich denke, die meisten können sich denken, dass es nicht mit einem Todesfall enden wird. Ja, ein zauberhaftes Kapitel wieder. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Kapitel mit Akako insgesamt nicht so gut. Also ich mag Akako irgendwie nicht. Das wirkt mir immer ein bisschen komisch, wenn sie auftaucht. Ein herrisches Verhalten. Ja, so in etwa. Das mit Nakamori ist mal was Neues, aber es... Ja, es ist nicht dieser klassische Kaito-Kid-Fall, den man eigentlich erwartet, wenn er dann schon was raubt. Positiv herauszuheben ist vielleicht nur, dass in diesem Fall erstmals auch sein Hängegleiter zum Einsatz kommt, wo sich Aoyama hinten noch wundert, in der Playback-Episode, warum er den Hängegleiter nicht früher eingesetzt hat. Der ist ja eigentlich momentan allgegenwärtig. Und früher, ne? Er hätte auch fliehen können mit dem Hängegleiter einfach. Ja, genau. Das wird auch schon angesprochen. Macht ja in diesem Fall, er fährt ja erst darüber und dann, auf jeden Fall finde ich den Fall nicht wirklich gut gemacht. Dennoch ist ja mal was anderes. Also eigentlich jeder Fall hat ein bisschen Abwechslung auch parat und kein Fall ist wie der andere praktisch. Und demnach würde ich ja doch 3 von 5 Amuletten, sage ich mal, geben, und finde den Fall eigentlich recht durchschnittlich und trotzdem nicht schlecht, obwohl er eigentlich nicht mein Lieblingsfall ist. Also ich persönlich fand den ersten Auftritt von Akako doch eher viel besser und vergebe hier auch durchschnittliche 3 von 5 Punkten, da er dennoch an sich auch, wie du sagst, für Abwechslung sorgt und ja, für neue Ideen. Das finde ich eigentlich an sich ganz okay. Ja, also ich schließe mich euch beiden da einfach mal wieder an. Ich fand den Fall jetzt auch nicht so berauschend. Also er war okay, aber war halt so ein bisschen mit schwarzer Magie und so. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mich hat er jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Daher gebe ich auch 3 von 5 magischen Amuletten. Also so ein Durchschnittsfall. Ich schließe mich euch an. Also ich würde auch 3 von 5 geben, weil ich fand es auch, es war zwar interessant, aber ein bisschen übertrieben vielleicht auch mit dieser Akako, heißt sie so? Ja. Ja, genau. Ja, die ist verrückt irgendwie. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Kapitel, das 5. Kapitel in diesem Band. Da geht es um Baseball Kid und da würde uns jetzt Lea mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, also im 5. Kapitel sind Kaito und Aoko, die sind unterwegs, irgendwo in der Einkaufsstraße. Dann kommen da so kleine Jungs vorbei, die sind alle verkleidet als Kamen Rider. Eigentlich hieß er nicht bei Conan, heißt er auch Jaiba, aber ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Also bei mir steht so. Ja, genau, das sind zwei unterschiedliche, die sind aber, glaube ich, irgendwie ähnlich gelagert, also irgendwie, ja. Ja. Vielleicht der Vorgänger irgendwie. Ja, und einer der Jungs verkleidet sich auch als Kaito Kid. Und die kommen dann da vorbei und sind auch ziemlich laut, sage ich mal. Und die sind auch ziemlich mies, die beiden Kleinen, die sich als Kamen Rider da verkleiden zu dem Kaito Kid, weil die meinen, das wäre nur ein Dieb und der gehörte zu den Bösen und sowas. Ja. Und der kleine Kaito Kid, der schnappt sich dann ein Telefon, was da steht, von so einem Telefon, hier von so einem Telefonautomaten und ruft dann die Polizei an und macht dann so ein, wie so ein Schreiben, also so an, dass Kaito Kid einen Ball von Katsushige, also das ist so ein Baseballspieler, klauen wird, also ein Home-Run-Ball. Und ja, natürlich glaubt die Polizei denen das. Und dann sind die da auch im Aufgebot, im Stadion. Und wenn ich es verraten darf, Kaito geht dann auch dahin. Aber ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgeht. Das ist sonst. Und der kleine Junge versucht dann halt, diesen Ball zu kriegen. Ja, genau. Also an sich ist der Fall mal wieder ein bisschen abwechslungsreich, also wieder ein komplett anderer Fall. Und ich finde es auch gut, dass hier mal ein Baseball-Setting ja mit eingebracht wird und auch ein kleiner Junge mal wieder, der ja auch Kaito Kid nachmacht. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht, auch wenn es wieder was komplett anderes ist. Und auch die Auflösung am Ende im Stadion ist ziemlich gut. Da würde ich also durchaus auch ja, vielleicht sogar zur vollen Wertung greifen. Ich mach das mal. Also auch wegen der Philosophie, die hinter diesem Fall steckt, Kapitel steckt, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall 5 von 5 Baseball-Bällen verdient hat. Also ziemlich gut gemacht und das solltest du auf jeden Fall noch lesen, Kevin. Und hier keine 0 von 5. Was auch immer geht. Okay, ich bin ruhig, ja, ja. Ja, also hier weich ich dann mal von dir ab. Also ich finde den Fall... Skandal. Ja, ich finde den Fall auch, wie gesagt, ich finde ihn sehr gut. Also besser als den jetzt mit Akako. Aber ja, es war jetzt nicht so... Hat mich jetzt nicht unbedingt so 100%ig begeistert. Also wie gesagt, er ist sehr gut und auch die ganzen ja Philosophien, die dahinter stecken und die lustigen Szenen und so, das Setting im Stadion und so, ist alles sehr gut und ja, aber ich bewerte ihn halt mit 4 von 5 Baseball. Ich würde auch 5 von 5 Baseball geben, weil ich finde Kaito da einfach sympathisch, weil ich auch angehende Erzieherin bin und dann auch mit kleinen Kindern was zu tun habe. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich finde es einfach süß. Ja, mich persönlich hat der Fall nicht umgehauen und auch nicht sonderlich begeistert, sodass ich auch nicht über 3 Punkte erneut hinausgehe. Und was ist denn los mit dir, Clemens? Also so negative Bewertungen, das bin ich ja gar nicht gewohnt hier. Ja. Oder gewöhnt, das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage aus Band 74. Genau, ja. Die immer noch offen. Fragen wir Herrn Schanel nochmal. Ja. Naja, okay. Aber man muss sagen, 3 ist ja nicht schlecht. Ne? Genau, ja, also das ist ein solides Ergebnis, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Kapitel weiter. Jo. Das ist das Ghost Game und da wird Olli nochmal was zu sagen, worum es denn da genau geht. Jo. Also es beginnt, im Prinzip beginnt der Fall damit, dass Kaito und Aoko in der Schule sind und Aoko erzählt Kaito, dass ihre Klassenkameradin Keiko angeblich letzten Abend in der Schule, als sie noch in der Bibliothek was recherchiert hat, dass sie da einen Geist gesehen haben soll. Und ja, das glaubt Kaito natürlich nicht. Und ja, da sie das gerade mitten im Unterricht besprechen, kommt auf einmal ihr neuer Biologielehrer Herr Asor an und ermahnt die beiden eben, dass sie doch bitte ihre Privatgespräche nicht im Unterricht führen sollen. Und ja, Kaito und Aoko, oder vielmehr Aoko, beschließt dann eben dieser Geistgeschichte auf den Grund zu gehen und nimmt dann Kaito mit nachts in die Schule, wo sie sich dann eben mal umsehen wollen. Und da treffen sie dann auch zufälligerweise auf den neuen Biologielehrer. Und Kaito fragt sich natürlich, warum der noch so spät in der Schule ist. Kann man sich ja auch vorstellen. Naja, und dann gehen die beiden eben halt alleine los und ja, gucken sich ein bisschen in der unheimlichen Schule um und dann passieren so unheimliche Sachen wie, dass sie über Lautsprecher irgendwelche unheimlichen Stimmen hören, die sie nach Hause schicken wollen und von der Schule weghaben wollen. Kaito fällt dann auf einmal noch kurz hin und ja, dann hat er plötzlich ein ganz blutiges Gesicht, was sich später als Farbe rausstellt und ja, dann sind die beiden eben halt in dieser Schule noch drinne und ja, Kaito geht dann natürlich dem Ganzen so auf den Grund, weil er meint, dass hier kein Geist ist, sondern irgendwer uns halt oder den beiden nur Angst machen möchte und ja, so beginnt quasi eine Ermittlung in der nächtlichen Schule und ja, was es denn mit dem ganzen Spuk dann auf sich hat, das würde ich sagen, lest ihr am besten mal selber. Und ja. Ich fand den Fall, wie jeden hier eigentlich, wieder ein bisschen abgefahren, obwohl es mit dem Schulsetting, was wir auch am Anfang des Bandes schon hatten, mit dem Ausflug, diesmal ist das Schulsetting auch direkt in der Schule. Mit dem Lehrer ist es ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Also es ist nicht wirklich so ein guter Kaito Kid-Fall. Auch, dass Kaito Kid am Ende irgendwie komisch auftaucht und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse und da passiert was ganz anderes und auf einmal, also gut war der Fall nicht, aber das Kapitel, war durchaus lesbar, würde ich sagen. Und ist kein Kapitel, das man unbedingt gelesen haben sollte, aber dennoch würde ich hier sagen, kann ich durchaus, ich überlege gerade, also 3 will ich nicht unbedingt geben, ich gebe mal 2 Schulbücher. Ja, also ich würde 3 auf jeden Fall gerne geben. Und als ich dieses Kapitel gelesen habe, da hatte sofort Klick gemacht und eine Parallele zu Detective Conan habe ich gefunden. Denn in Band 16, da haben wir diese Handlung hier nochmal, nur halt mit Detective Conan. Und das fand ich recht interessant, denn in der Teitan-Grundschule, da waren nämlich auch mysteriöse Geschehnisse. Fall 43. Ja. Ich erinnere mich mit Fall 43, nicht wahr? Ja. Korrekt. Fall 43, Episode 118. Die Kapitel hießen mysteriöse Vorgänge an der Schule und ist da jemand? Mhm. Ja, und, genau so ist es, ja. Und da waren auch so komische Vorgänge und das Ende war so ziemlich gleich. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf, aber es ging um den stellvertretenden Schulleiter, der verschwunden war. Ja, und da hat man auch einmal einen Auftritt des Schuldirektors der Grundschule. Ja. weiß nämlich davon, dass der stellvertretende Schulleiter sein Toupet nicht mehr finden kann und hat es sogar versteckt, glaube ich. Ja. Genau, und da sehen wir außerdem ist Fall 43 auch in Band 16 und in Band 16 tritt Kaito Kid bzw. Kaito Kuruba und Kommissar Nakamori zum ersten Mal in Detektiv Conan auf. Ja, ist doch mal interessant. Nämlich kurz im Anschluss dieses Schulfalles kommt nämlich Kaito Kids erster Auftritt. Da sehen wir mal, dass er besonders da auch Bezüge hergestellt hat und mal wieder etwas aufgefrischt hat, nur bei Detektiv Conan angewendet hat. Bin mir ganz sicher. Ja, dann bewerte ich noch mal den Fall. Also ich fand den Anfang, sage ich mal, fand ich ja sehr gut. Also man hat eben auch mal wieder so das Privatleben von den beiden gesehen. Also ja, und dann eben dieser Ausflug in die Schule hat mich halt auch stark an diesen Conan-Fall erinnert. Und ich finde es in dem Fall auch gut, dass Kaito sozusagen auch mal Detektiv spielt und dann dem Ganzen auf den Grund geht. Ja, nur halt dann eben das Ende, boah, fand ich jetzt auch nicht so besonders. Wie Philipp schon sagte, die Ereignisse überschlagen sich so ein bisschen. Und ja, ich gebe dann eine Durchschnittsbewertung mit 3 von 5 Schulbüchern ab. Ich würde auch 3 von 5, also so durchschnittlich auch Punkte geben, weil es war auch mal wieder was anderes als irgendwas zu klauen. Und ja, mit der Schule, das fand ich auch, es hat auch mich an die Folge erinnert, wo die dann nachts in der Schule waren bei Conan. Ja, wirkt eben ziemlich abgefahren, auch wenn es, glaube ich, doppelt auch vorkam, also in Detective Conan und in Kaido Kid, ist natürlich klar, dass irgendwie da auch immer der Vergleich dann irgendwie besteht. Ist mir jetzt gar nicht so be bewusst aufgefallen, aber in Gedanken hat man natürlich schon so noch irgendwie sowas im Kopf aus Detective Conan. Ja, gut, dann machen wir weiter mit dem eigentlich 7. Kapitel aus diesem Band, das aber gar nicht das 7. Kapitel ist, sondern die Bonus-Story aus Kaitos Anfangstagen. Und der Titel lautet hier Der legendäre Kö. Und das ist so eine Bonus-Story, die Aoyama hier eingebaut hat, wie er später hinten beschreibt in der Playback-Episode, dass das eigentlich ein Kapitel war, das eigentlich von der Shonen Sunday damals abgelehnt wurde und gar nicht abgedruckt werden durfte, als zweites Kapitel zu Kaito Kid, ich sag schon Detektiv Conan. Und jetzt liefert es hier im zweiten Band nach. Das wusste man damals gar nicht, als der zweite Band original erschien. Das weiß man jetzt eben hier bei der Treasured Edition, wo nochmal ein paar Hintergrundinformationen noch da liegt. Im Grunde geht es darum, dass ja ein Lokal, eine Billardhalle über einen Kö verfügt und der Kö ist legendär und darf nur von einem Champion benutzt werden. Und dieser Kö wird dann eben an eine andere Billardhalle verliert diese eine Billardhalle diesen Kö und dann muss eben Kaito versuchen, diesen Kö zurückzubekommen. Denn Welches die als Halle ich. gehört ja Jean, ne? Ja. Ah, genau. Weil, Welches als ich. Ja, das war ein genau. bisschen verwirrend alles aufgebaut, von da weiß ich auch nicht, ob ich es richtig verstanden habe. G ist ja der Ja, klar. Gehilfe Assistent, von ja. Kaito, ja, Assistent von Genau, Kaito ja. Kid. Und dem soll die Billardhalle gehören, was jetzt allerdings eigentlich gar nicht so der Fall ist, beziehungsweise ja doch, weil das Kapitel ja doch abgedruckt wurde. Und da muss Kaito Kid ihn eben zurückerobern, oder beziehungsweise Kaito Kuroba hat eigentlich gar nichts mit Kaito Kid zu tun. Erst am Ende taucht Kaito Kid dann plötzlich auf einmal wieder auf. Es war alles ein bisschen verwirrend und auch nicht gut durchdacht. Ich kann schon verstehen, warum das Kapitel damals abgelehnt wurde, als Aoyama es veröffentlichen wollte. Aber dennoch, ja, kann man das Kapitel eigentlich lesen. Ist jetzt allerdings nicht so der Burner und ich würde da einfach sagen, gebe ich hier mal 2 von 5 Billardkugeln. Also Weil, ja. für mich war es eigentlich eher das Gegenteil. Für mich war das eigentlich der Hingucker im Band, ein Favorit für mich. Und ich fand sehr unterhaltsam, auch interessant, Auch wenn es vielleicht ein wenig auch wiederum abweicht von den bisherigen Geschehnissen bei Kaito Kid, da er ja hier eher weniger in einen Diebstahl, wenn man es so nennt, ja, verwickelt ist und diese Handlung auch beim Billardspielen, ich finde das eigentlich sehr interessant. Ja, deswegen vergebe ich 4 von 5 oder 5 von 5. Ich würde Das 4 nehmen. Lieber 4. bin ich da auf der sicheren Seite. Ja, ich würde sagen schon. 5 ist ein bisschen hoch angesetzt. Ja, wobei, sagen wir 4 von 5, ja. Ja, das Aber finde ich gut. ich würde ihn höher setzen als den ersten, als das erste Kapitel, weil das habe ich auch mit 4 von 5 bewertet. Also mein Favorit, sagen wir so. Ja, also ich gehe dann mal so genau zwischen euch. Ich nehme so immer 3 von 5 Billardkugeln. Also ich fand den Fall, wie gesagt, auch durchschnittlich. Ich fand den Anfang wiederum recht gut und ja, auch so die Story an sich. Und ja, dass es halt eben um so ein Billardspielen auch mal geht. Und aber dann ja, so zum Ende hin war es wieder irgendwie so ein bisschen Schlag auf Schlag und vielleicht auch so ein paar unlogische Sachen und so mit dabei. Aber lesen sollte man den Fall auf jeden Fall und ja, ich fand's in dem Sinne auch gut. Ja, dass eine gute Absicht hinter dem Ganzen steckt. Er will ja da mit dem G sozusagen wieder zu seinem alten Glanz zurückverhelfen, indem er diesen anderen Billardsalon quasi da aus der Gegend vertreibt oder so. Also als Bonus finde ich es eigentlich, oh, okay, sag ich mal. So, ich würde auch 3 von 5 Billardkugeln geben. Weil ich fand es auch witzig, wo die da in diesem Abenddress waren und Ja, genau. Also insgesamt, wie du sagst, als Bonus-Episode ist es eigentlich ziemlich gut. Aber als eigenes Kapitel ist es eben nicht gut genug, sozusagen. Also ja, genau, wo ich nochmal darauf eingehen möchte, ist dann halt die Seiten jetzt am Ende, die überschrieben sind mit Kaito Kunst Theater, halt die Bonusseiten sozusagen, wo, sag ich mal, Gosho Aoyama ein bisschen Werbung in eigener Sache macht. voller Elan gezeichnet, diese Seiten, Ja, also ja. muss ich schon jetzt mal einen Vergleich zum ersten Band anstellen. Da fand ich das mit den Outtakes eigentlich wesentlich gelungener, weil die dann eben auch so nochmal fand ich eine nettere Idee mit den hinter den Kulissen und auch zu zeigen, dass die Charaktere ein Privatleben und so haben, so halt wie in so einem echten Film halt. Ja, stimmt, ja. Das war Ja, gut, ja. das war sehr gut gemacht, aber in diesem Fall fand ich es auch nicht schlecht. Also wenn man immer das mit hinter den Kulissen macht, ist es auch irgendwann langweilig, finde ich. Es war eine neue Idee hier, dass sich Aoko eben den zweiten Band kaufen will. Und ja, das ist auch gut gemacht. Also so wirklich, das ist vor allem das geht in die Schiene Comedy. Und da muss ich Ja, das auch ja mal unterbricht mehr. ja auch wieder die vierte Wand, ne? Weil ich meine, sie ist ja in dem zweiten Band und beim ersten Band war es so, sie ist ja Aoko, zeigt aber, dass sie in Wirklichkeit ein anderer Mensch ist, der Kaito gar nicht liebt, die nur eine Schauspielerin ist. Das alles durchbricht ja die vierte Wand mit dem Zuschauer. Ja, Oder dem genau. Leser, meine ich. Also ja, das finde ich sehr gut gemacht. Auch hier, dass es jetzt in den kommenden Bänden auch noch so ist, finde ich das sehr gelungen und wünsche mir das auch häufiger. Also es ist ja nicht schlecht gemacht und ja, regt ja auch praktisch nochmal zum Kauf an, obwohl es eigentlich gar nicht mehr anregen kann, weil man die Bänder schon in den Händen hat. Also es ist ja praktisch egal. Aber ja, man sieht hier überhaupt auch nochmal, dass auf den Band, das ist ja der Originalband, dass da Magic Kaito draufsteht. Also das ist ja der japanische Name der Serie. Die Serie heißt ja dort nicht Kaito Kid, sondern Magic Kaito. Das mit dem Kaito Kid hat sich EMA mal wieder ausgedacht. Ja, nee, haben sie aber auch gut gemacht. Weil wir sagen nicht Magic Kaito. Wir sagen halt Kaito Kid. Ja, genau. Aber wenn Ne? wir von Anfang an ans Magic Kaito gewöhnt gewesen wären, Dann hätten wir es auch, ja gut, hätten wir es dann auch wäre so gemacht. natürlich. Aber ich finde, mit Kaido Kid ist immer so eine Sache, weil man dann verwechselt man, wenn man von Kaido Kid spricht, kann man vom Manga sprechen oder man kann auch vom Charakter sprechen. Also es ist ein bisschen so gedoppelt. Wenn man von Detektiv Conan spricht, weiß man Detektiv Conan. Und wenn man von Conan spricht, okay, kann auch beides sein, aber man kann auch mit Conan Edogawa kann man auch spezifizieren. Edogawa, Also Conan. Ja, also. Nee, also ich finde, das ist mal was Gutes. Ja, okay, loben wir EMA hier mal. das ist ein anderes Thema. Und ich würde hier gerne nochmal zum abschließenden Fazit des Bandes kommen. Ich fange mal direkt an und möchte gerne sagen, dass ich das als gelungene Fortsetzung des ersten Bandes interpretiere. Und auf jeden Fall sehr lesenswert ist es, ging wirklich flott, den durchzulesen, hat nicht mal eine Stunde gedauert. Bei Detective Conan ist es was ganz anderes, sind auch mehr Kapitel und mehr Text enthalten und nicht auf Comedy, sondern auf Mystery basiert. Ihr kennt das alles und habt es auch heute schon mal oft genug gehört. Ich finde es sehr gut, einige Fälle am Ende fallen ein bisschen raus, zum Beispiel die Bonus-Story oder eben das mit dem Lehrer, das fand ich nicht ganz so gut, aber andere finden da eben auch wieder Gefallen dran, zum Beispiel Clemens. Gut war vor allem dieser Fall mit dem Kanzler oder mit dem Ministerpräsidenten und auch die anderen Fälle waren durchaus genau mit dem Baseball lesenswert und demnach würde ich dem ganzen Band nicht 5 von 5 was auch immer geben, sondern ich gebe mal 4 von 5, also gute 4 von 5 ja, Tauben, weil die hier vorne so schön auf dem Cover zu sehen sind. Ja, also ich finde den Band auch gut und ja, ich gebe einfach gleich mal die Bewertung ab. Ich gebe 4 von 5 Tauben. Also wie gesagt, der Band hat mit seinen Kapiteln so seine Höhen und Tiefen. Es gibt welche, die sind besser gelungen, welche, die sind nicht so ganz logisch. Und ja, was ich eventuell, ja, was ich ein bisschen vermisst habe, ist, wenn man sich an das erste Kapitel von Kaito Kid erinnert, dass Kaito Kid ja quasi nur auf Diebestour ist, um quasi die Mörder seines Vaters zu finden. Und in diesem Band wird irgendwie gar nicht so in die Richtung halt erwähnt. Also, ja, aber ansonsten ein sehr guter Band, also. Auch durch die Farbseiten, die auch diesmal, wie gesagt, mittendrin sind, ein sehr empfehlenswerter Band. Genau, das ist der Knackpunkt. Der wird auch in diesen ganzen Kapiteln im zweiten Band, dieser Handlungsstrang, nicht wirklich fortgeführt. Und aus dem Grunde fragt sich natürlich auch der Leser, wie es überhaupt dann in dieser Hinsicht weitergehen wird. Bekommt man jetzt weiterhin neue Portionen von Akako und sonstigen Diebeszügen oder vielleicht auch mal etwas in Richtung der Vergangenheit seines Vorgängers. Ja, und darauf dürfen wir auch gespannt sein. Insgesamt kann ich Band 2 würde ich 3,5 von 5 möglichen Punkten, dann sage ich mal zauberhaften Snooker-Runden geben. Und kann dementsprechend auch vor allem für Kid-Freunde die Kaufempfehlung aussprechen. Also ja, also für Kid-Freunde auf jeden Fall, die sollten den Band ja auf jeden Fall kaufen, das ist gar keine Frage. Für wenn man den ersten, den Originalband schon hat und dann sich jetzt die Frage stellt, ob man den neuen Band nochmal kaufen soll, dann muss man eben abwägen, ja, ob sich diese Farbseiten lohnen. Ich meine, diese Playlist-Episode ist eben auch noch enthalten, bisschen Text, aber sonst so viel Neues ist nun nicht drin. Wenn man das Geld gerne ausgeben möchte, um auch einen schönen Band, der ein bisschen größer ist, im Regal stehen zu haben, mit einem schönen Cover und allen möglichen, der sieht auch wirklich nicht schlecht aus im Regal. Also muss man eben wissen, ob man die 7,50 € ausgeben mag oder nicht. Ich habe es jetzt getan, weil ich hier den Podcast mache. Sonst, wenn ich ein normaler Fan wäre, wüsste ich nicht, ob ich das noch getan hätte. Aber genau, ich würde sagen, dann beende ich den Podcast auch mal. Und ja, verweise wie immer noch auf unseren Twitter-Account ConnerNews, Facebook-Account ConnerNews. Auf iTunes könnt ihr unseren Podcast kostenlos abonnieren. Dort einfach mal ConnerCast oben in die Suchleiste eingeben. Findet ihr den ConnerCast, könnt ihr euch jede Woche jetzt bis Weihnachten, bis Ende des Jahres jede Woche einen neuen Podcast anhören. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem News-Podcast, dem letzten in diesem Jahr. Und dann werden wir im kommenden, in den darauffolgenden Wochen auch noch auf andere Themen eingehen. Und in diesem Sinne sage ich dann tschüss, kauft euch den Band und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, tschüss. Tschüss. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung, ich war gerade aus technischen Gründen nicht abrufbar. Und soll ich noch irgendwas hier reinsprechen? Sagen wir auf Wiederhören? Okay, dann hänge ich das einfach ganz hinten ran. Du findest das dann. Okay, gut. Auf Wiederhören.